Good morning, good morning, good morning. I hope you slept really well. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, du hast wirklich gut geschlafen. Daniel slept good last night. Daniel hat letzte Nacht gut geschlafen. I think so, because he's so happy. Denke ich zumindest, denn ist so glücklich. So let's continue in 1 Corinthians chapter 13. Lass uns also in 1. Korinther 14 weitermachen. The one who speaks, verse 4, the one who speaks in tongues advances his own spiritual progress. Vers 4, wer in Sprachen redet, fördert seinen eigenen geistlichen Fortschritt. While the one who prophesies builds up the church. Während der prophetisch redet, die Gemeinde erbaut. Do you know, this is something that many people try to figure out. Das ist etwas, das viele Leute versucht haben zu verstehen. The only thing they said, the more I speak in tongues, the more I progress, the more I build myself up, as the King James says. Sie sagen einfach, je mehr ich in Sprachen rede, desto mehr Fortschritt mache ich. Je mehr erbaue ich mich, wie die Schlachter es ausdrückt. For many people this has been kind of like a mystery. Für viele ist das eine Art Geheimnis. But I don't think it's that mystical. Aber ich glaube nicht, dass es so geheimnisvoll ist. Let me ask you a very simple thing. Lass mich dich etwas Einfaches fragen. When you speak in tongues, what does the Bible say you do? Wenn du in Sprachen redest, was sagt die Bibel, tust du dann? You speak these intimate things, intimate mysteries in the spirit to God. Du sprichst im Geist verborgene Geheimnisse zu Gott. Now we put it in the context of Acts chapter 2. Jetzt bringen wir das in den Zusammenhang von Apostelgeschichte 2. Those who were speaking to God, in tongues, they were praising God. Die in Sprachen redeten, priesen Gott. Simple question. Einfache Frage. If you speak all day long negative and critical, or how do you feel? Wenn du den ganzen Tag kritisch oder negativ redest, wie fühlst du dich dann? You feel built up? Fühlst du dich erbaut? Of course you don't. Natürlich nicht. But if you speak all day only positive and wonderful things, how do you feel? Aber wenn du den ganzen Tag nur positive, wunderbare Sachen aussprichst, wie geht es dir dann? You feel great. Du fühlst dich gut. You see, so what I believe speaking in tongues means to constantly exalt God. Ich glaube also, in Sprachen zu reden bedeutet, Gott ständig zu rühmen. To do that in the language that God has given us through the Holy Spirit. Es durch eine Sprache zu tun, die Gott durch den Heiligen Geist gegeben hat. We automatically have the consequence of constantly being built up. Wodurch wir automatisch die Auswirkung haben, andauernd erbaut zu werden. Nobody advances in spiritual progress who is speaking critically, negative, complaining all day long. Niemand macht geistlich Fortschritte, wenn er den ganzen Tag negativ und kritisch redet und sich beschwert. So that's why speaking in tongues is good, because you can be sure when you do that you don't speak bad stuff. Deshalb ist in Sprachen sprechen gut, denn du kannst dir sicher sein, dass du dabei nichts Schlechtes sagst. That's why I think every Christian needs to speak a lot in tongues. Darum denke ich, dass jeder Christ viel in Sprachen reden sollte. Speak good things. Um Gutes auszusprechen. But then the interesting thing is, he makes a comparison again here. Das Interessante ist, dass hier einen Vergleich zieht. Between speaking in tongues and actually speaking prophecy. Zwischen in Sprachen reden und prophetisch reden. So he's basically saying, it's very good to build yourself up. Im Grunde sagt es ist sehr gut, sich selbst zu erbauen. But don't ever forget, it's more important to build other people up. Aber vergiss nie, dass es wichtiger ist, andere zu erbauen. Remember the context. Erinnere dich an den Kontext. 1 Corinthians 12 is the church. 1. Korinther 12 beschreibt die Gemeinde. It's the body. Den Leib. The other members are very important. Und dass die anderen Glieder wichtig sind. Remember the context. Denk an den Kontext. 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Love doesn't seek his own interest. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. So basically what he's saying. Vom Prinzip her sagt also. You must not be selfish. You must think about the others. Du sollst nicht eigennützig sein, sondern an die anderen denken. So don't, when you come together with the church, think about yourself and speak in tongues so that you can be edified. Wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, sollt ihr nicht egoistisch sein und in Sprachen reden, damit ihr erbaut werdet. Build up the other people. Erbaut andere. Do you know, it is such a wonderful thing to see people flow in the prophetic and build up the people. Es ist etwas Wunderbares zu sehen, wie Menschen im Prophetischen fließen und andere erbauen. Recently I did a conference in a city here in Brazil. Kürzlich hielt ich eine Konferenz in einer Stadt hier in Brasilien. And I asked people who graduated from our school of the prophetic to go there. Und bat Leute, die unsere Schule des Prophetischen abgeschlossen haben, dahin zu kommen. Do you know, after I ministered and prayed for the sick and prophesied, nachdem ich gedient, für die Kranken gebetet und geweissagt hatte, I called the students to the front. Da rief ich die ehemaligen Schüler nach vorne. And they were all flowing in the prophetic and edifying the church. It was so beautiful. Und sie alle flossen im Prophetischen und erbauten die Gemeinde. Das war herrlich. I said to Daniel, this is my favorite part. Ich sagte zu Daniel, das ist mein Lieblingsteil. When I see the other members of the church building up other members. Wenn ich sehe, wie die Glieder der Gemeinde andere Glieder auferbauen. And this is the emphasis that Paul is trying to make to us here. Das ist der Schwerpunkt, den Paulus hier für uns legen möchte. And that's why between chapter 12 and 14 he put in chapter 13. Und deshalb hat das Kapitel 13 zwischen Kapitel 12 und 14 gestellt. If love is not the motive, what are we doing with the spiritual gift? Wenn Liebe nicht die Motivation ist, was machen wir dann mit den Geistesgaben? If we don't walk with the motive of I really want to love the church, therefore want to build her up, then why do we even want the gift? Wenn wir nicht aus der Motivation heraus leben, ich liebe die Gemeinde wirklich, darum möchte ich sie erbauen, warum wollen wir dann überhaupt die Gaben? But on the other hand, if I really love the church, I need to have the gift to build them up. Wenn ich die Gemeinde aber auf der anderen Seite wirklich liebe, dann brauche ich die Gaben, um sie aufzubauen. Think about this, my friend. Denk darüber nach, mein Freund. If the gift of prophecy builds up the church, then you have to be desperate to prophesy, otherwise you don't really love the church. Wenn die Gabe der Prophetie die Gemeinde erbaut, dann musst du sie wirklich wollen, ansonsten liebst du die Gemeinde in Wahrheit nicht. See, God will never give anybody a prophetic word to make the prophet look good. Gott wird niemals jemandem ein prophetisches Wort geben, damit der Prophet gut dasteht. And there's such a danger. Und da liegt so eine Gefahr. That when God uses you and you learn to be sharp in the prophetic. Wenn Gott dich gebraucht und du lernst, scharfsinnig im Prophetischen zu sein. That you think the prophetic is about you. Dass du denkst, das Prophetische dreht sich um dich. Man, I prophesied these things and it was spot on. Mann, ich hatte dieses prophetische Wort und es war ein Volltreffer. Man, the word that God gave me was so accurate. Mann, das Wort, das Gott mir gab, war so präzise. If this is even a thought that we allow in our hearts, it shows we've not understood anything. Wenn so etwas auch nur ein Gedanke ist, den wir in unserem Herzen erlauben, dann zeigt das, dass wir nichts verstanden haben. The question is not how well you can prophesy. The question is how well do you build up the church. Die Frage ist nicht, wie gut du prophetisch reden kannst. Die Frage ist, wie gut du die Gemeinde erbaust. That's why. Deshalb. I believe. Glaube ich, the true new covenant prophets, dass die wahren Propheten des neuen Bundes, are far more concerned about feeling the heart of God than hearing the voice of God. Sich viel mehr damit befassen, das Herz Gottes zu fühlen, als seine Stimme zu hören. And the heart of God is to build up the church. Und das Herz Gottes ist es, die Gemeinde zu erbauen. Think about these thoughts. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.